streckt sich über die Weiten einer verlassenen Straße, wie ein Kind auf seinem Dreirad vor den Bombenangriffen in Ramallah. Die Stimmung verflüchtigt sich, begleitet von Scherzen, die in Bordellen geboren wurden. Speichler lächeln ihren Opfern zu. Nackt feiern die Karussen in Rio de Janeiro. Nackt die Körper gefangen im Laubwerk von Mosambik, ertrunken vor trägen Booten. Ihre Überreste erreichen die Küsten Englands. Dein Blick folgt ihnen wie einem Fußball. Du entdeckst, dass es Tod gibt in Hotels, Flughäfen, Restaurants. Und naiv verschwendest du deinen Schatten, pflegst dieses Elend mit Zuckungen. Senkt sich über die Weiten einer verlassenen Straße, wie ein Kind auf seinem Dreirad vor den Bombenangriffen in Ramallah. Die Stimmung verflüchtigt sich, begleitet von Scherzen, die in Bordellen geboren wurden. Schmeichler lächeln ihren Opfern zu. Nackt feiern die Karossen in Rio de Janeiro. Nackt die Körper gefangen im Laubwerk von Mosambik, ertrunken vor trägen Booten. Ihre Überreste erreichen die Küsten Englands. Die Küsten Englands. Und dein Blick folgt ihnen wie einem Fußball. Du entdeckst, dass es Tod gibt in Hotels, Flughäfen, Restaurants. Und naiv verschwendest du deinen Schatten, pflegst dieses Elend mit Zuckungen.